Wien, 3. Bezirk, Dislergasse 8. In dem Haus Dislergasse 8 lebten zwischen 1938 und 1941 für kürzere oder längere Zeit 29 jüdische Kinder, Frauen und Männer. Manche hatten hier ihren Lebensmittelpunkt, andere waren zwangsweise einquartiert worden. Richard Adelstein war Apotheker. Seine Apotheke zur Blauen Donau in Floridsdorf wurde arisiert. Er war bereits 1938 in Dachau in Haft, konnte aber mit seiner Frau Chana im November 1939 nach Shanghai flüchten. Die Tochter Hildegard Adelstein wurde aus dem Radetzky-Gymnasium im Juni 1938 ausgeschult. Sie konnte sich bis in den November 1939 in Wien als Pianistin durchbringen und wurde am 27.11.1939 mit Ziel Paraguay abgemeldet. Unklar ist, ob sie tatsächlich dorthin flüchtete oder ihren Eltern nach Shanghai nachreiste. Die Familie des Schuhmachers Edelhofer Albert, Gisela und deren Sohn Kurt Bernhard flohen in die Tschechoslowakei, wo sich ihre Spur verliert. Die Familie Ginsberg floh nach Belgien. Dort wurden sie gefasst und am 18. August 1942 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Da waren Karl 52 Jahre, Helene 44 Jahre, Bertha 7 Jahre und Bernhard 15 Jahre. Die Tochter Gisela war am 24.03.1938 aus der Radetzky-Realschule ausgeschult worden. Sie wurde anscheinend nicht nach Auschwitz deportiert. Ihr Schicksal ist ungewiss. Der Witwer Adolf Popper setzte seinem Leben 75-jährig im Mai 1939 ein Ende. Am 3. Dezember 1941 wurde Jetti Pollack nach der Zwangsübersiedlung nach dem 2. Bezirk, Große Schiffgasse 24, nach Riga deportiert. Sie überlebte nicht. Clara Dürstenfeld musste nach dem 2. Bezirk Heidgasse 5 übersiedeln. Am 28.01.1942 wurde sie nach Riga deportiert. Sie hat nicht überlebt. Der Handelsagent Meilach Max Steinbach starb mit 64 Jahren im Juli 1938. Seine 46-jährige Gattin Scheine Sarah Sternbach wurde nach Wien 2, Kraftgasse 6, zwangsübersiedelt und am 24.09.1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt transportiert, wo sie starb. Ihre 1912 geborene Tochter Elsa Sternbach war Ärztin und konnte nach Großbritannien flüchten. Ebenfalls nach Großbritannien floh Maximilian Bettelheim, geboren am 6.10.1877. Der pensionierte Gemüsehändler Karl Illner starb am 28.05.1939. Seine Nachkommen führten am Wiener Naschmarkt einen Südfrüchtehandel. Hildegard war 47 Jahre alt, als sie in den 19. Bezirk übersiedeln musste, im Juli 1939 mit dem Ziel Amerika abgemeldet. Martha, 46, und ihr Bruder Erich, 48 Jahre alt, flüchteten in die Niederlande und überlebten dann in Frankreich im Untergrund als sogenannte U-Boote. Der Sohn Bruno Illner, 42 Jahre alt, musste nach Wien 9, Nussdorfer Straße 42, übersiedeln. Er floh schließlich, überlebte und kehrte 1947 nach Wien zurück. Magister Josef Rosenfeld, Pharmazeut, wurde nach Wien 2, Leopoldgasse 21, zwangsübersiedelt. Von dort ins KZ Buchenwald deportiert, wo er am 31. Oktober 1939 verstarb. Seine Frau Chane Rosenfeld musste in eine Sammelwohnung nach Wien 2 Nickelgasse 5 übersiedeln. Von dort wurde sie am 23.10.1941 nach Lodz deportiert. Sie überlebte nicht. Über das Schicksal der beiden Töchter Amalie, geboren 1919, und Adele, geboren 1906, ist uns nichts bekannt. Die Möbelhändler Emilie und Gustav Singer waren aus Wiener Neustadt nach Wien 3, Dislergasse 8, zwangs eingewiesen. Ihr Geschäft wurde im Januar 1939 arisiert. Sie flüchteten nach Shanghai.